Marshal Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, begutachtete erneut vor Ort die Übung zum Start der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 12. Er wurde von führenden Kadern des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Byung-chul, Kim Jong-sik, Cho Yong-won und Yu Jin, Armeegeneral der strategischen Streitkräfte Kim Rak-gyum, Befehlshaber der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee und von Funktionären des Bereiches Rüstungswissenschaft wie Zhang Chang-ha und Jun Il-ho empfangen. An der Schießübung nahmen die Wissenschaftler und Techniker des Raketenforschungsbereiches und die Raketentruppe Fassung 12 der strategischen Streitkräfte der koreanischen Volksarmee teil. Die Übung verfolgte das Ziel, die Fähigkeit zur Ausführung der Angriffs- und Gegenangriffsoperationen zu verstärken, damit man die kriegstreiberischen USA, die gegenwärtig die Anwendung der militärischen Mittel gegen die TVRK befürworten, abschrecken und durch schnelle und mächtige militärische Reaktion den Amis einen Gegenschlag versetzen kann, die Ordnung der Handhabung und Behandlung der Kernsprengköpfe zu überprüfen und die praxisnahe Handlungsreihenfolge zu bestätigen. Auf plötzlichen Befehl des obersten Befehlshabers Kim Jong-un stellten sich die Fassung-Artilleristen früh am Morgen schnellst auf dem Schießplatz auf, bereiteten sich nach geschickter Organisation und Leitung auf den Raketenstart vor und warteten auf den Zeitpunkt des Abschießens. Auf dem Schießplatz informierte sich Kim Jong-un über Plan und Bereitschaft für den Start der interkontinentalen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 12 und erteilte den Schießbefehl. Die Rakete erschütterte mit blendendem Blitzlicht und kräftiger Detonation die Erde und flog himmelhoch. Die gestartete ballistische Rakete passierte auf der vorgesehenen Flugbahn den Luftraum über der japanischen Insel Hokkaido und traf auf dem Zielgewässer auf dem Pazifischen Meer genau ein. Kim Jong-un stellte mit großer Zufriedenheit fest, dass die Schießübung, die bei der praktischen Anwendung der nuklearen Streitkräfte für den Krieg von großer Bedeutung sei, ihr Ziel erreicht habe und erfolgreich verlaufen sei. Er würdigte, dass die Fassung-Artilleristen durch geübte Tätigkeiten mit der Rakete Fassung 12 sehr gut umgingen und sagte mit Stolz, dass die kämpferische Leistung und Zuverlässigkeit der strategischen ballistischen Mittel- und Langstreckenrakete Fassung 12 konsequent nachgewiesen worden seien, dass die Kampffähigkeit der Raketensoldaten einwandfrei sei und dass die Einsatzbereitschaft von Fassung 12 für den Kriegsfall zustande gegangen sei. Künftig solle man alle Übungen wie diesmalige pragmatisch durchführen, damit man die Atomstreitkräfte praktisch anwenden könne. Und entsprechend der Aufstellung verschiedener Atomsprengköpfe für den Kampfeinsatz die strenge Behandlungsordnung herstellen. Die Wissenschaftler und Techniker des Raketenforschungsbereiches und die Fassung-Artilleristen sollten in enger Verbindung die Modernisierung der Rakete mit Spitzentechnologie und das Verwaltungsniveau zu einer höheren Stufe entwickeln. Kim Jong-un sprach den Funktionären der Abteilung für Rüstungsindustrie beim ZK der Partei und des Bereiches für Rüstungswissenschaft, unser Endziel sei es, das praktische Kräftegleichgewicht mit den USA zu halten, so dass die Machthaber der USA nicht wagemutig von dummen Sachen wie der militärischen Option gegen die TVRK reden könnten. Man solle weiterhin mit Dynamik auf geradem Weg die militärische Angriffsfähigkeit qualitativ verstärken, mit der man den USA den unerträglichen nuklearen Gegenschlag versetzen könne. Wie die ganze Welt anerkennt, so fuhr Kim Jong-un fort, haben wir unter den jahrzehntelang anhaltenden Sanktionen der UN alles von heute verwirklicht und keinesfalls unter den Wohltaten der UN. Wahrhaft begriffsstutzig sind die angeblichen Großmächte, die immer noch hartnäckig daran denken, dass sie durch die Sanktionen der UN uns auf die Knie bringen könnten. Wir sollen den Großmachtchauvinisten es klar zeigen, wie unser Staat trotz der unbeschränkten Sanktionen und Blockaden das Ziel für die Vollendung der staatlichen Atomstreitkräfte erreicht. Da wir jetzt das Endziel fast erreicht haben, sollen wir im gesamten nationalen Maßstab unter Einsatz aller Kräfte die Sache zu Ende bringen, betonte er.